Goethe-Zertifikat B2, Modul Hören. Hören, Teil 1. Sie hören 5 Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Ich möchte mich zur Deutschprüfung B2 anmelden und wollte mich nach den Prüfungsterminen erkundigen. Die nächste B2-Prüfung findet am Freitag in 2 Wochen statt. Aber da sehe ich gerade, dass sie schon ganz ausgebucht ist. Am nächsten Prüfungstermin haben wir aber auch noch ein paar Plätze frei. Das wäre dann der 29. Mai. Das würde mir auch gut passen. Können Sie mir vielleicht gleich einen Platz reservieren? Das ist telefonisch leider nicht möglich. Sie können sich aber bequem über unser Online-Formular anmelden. Bei den Zahlungsoptionen können Sie dort zwischen der Kreditkarte oder der Überweisung wählen. Beachten Sie aber bitte, dass die Prüfungsteilnahme erst nach Zahlungseingang bestätigt werden kann und das kann bei der Zahlung per Banküberweisung 2 bis 3 Tage länger dauern. Außerdem können Sie sich während unserer Öffnungszeiten persönlich anmelden und die Gebühren in bar bezahlen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Hallo Martin, ich habe gehört, dein Sohn hat gerade das Abitur gemacht. Was hat er denn jetzt vor? Naja, weißt du, meine Frau wollte unbedingt, dass er ganz normal an der Universität studiert. Nach langem Hin und Her hat er sich aber für ein duales Studium entschieden und ich denke, das ist gut so. Ich finde es toll, dass er alles, was er an der Hochschule theoretisch lernt, gleich in der Praxis anwenden kann. Die praktische Erfahrung, die er dort sammelt, ist heute nicht zu unterschätzen, vor allem wenn er später eine gute Stelle finden möchte. Vielleicht wird er direkt nach seinem Abschluss ja auch von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen. Außerdem bekommt er während der ganzen Ausbildung schon ein kleines Gehalt. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Hallo, guten Tag. Dürfte ich Ihnen eine kurze Frage stellen? Was halten Sie von dem autofreien Tag, der für morgen geplant ist? Ich freue mich schon darauf und ich finde die Initiative, dass man ab jetzt jedes Jahr am 22. September auf das Auto verzichten soll, ganz toll. Wenn es nach mir ginge, könnte das jeden Tag so sein. Ich selbst habe mein Auto schon vor Jahren verkauft. Ich sehe auch überhaupt keinen Vorteil darin, in der Großstadt ein Auto zu besitzen. Wissen Sie, ich fahre seit Jahren nur noch mit dem Fahrrad und es gibt für mich nichts, was ich nicht auch mit dem Rädle erledigen könnte, selbst bei Schnee und Regen. Wie heißt es doch gleich so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Generell ist mir alles recht, wenn es dem Umweltschutz dient, auch wenn es nur ein einziger Tag ist. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Wie schaffst du das bloß? Denkst du, ich könnte auch mal einen Marathon laufen? Ich bin aber eigentlich ziemlich unsportlich. Wenn du dich unsportlich siehst, würde ich dir von einem Marathon erst einmal abraten. Schließlich sind das über 42 Kilometer. Du kannst dich aber schon innerhalb von 3 Monaten so fit machen, dass du einen 10-Kilometer-Lauf schaffst. Beim Marathon wird eine Lauferfahrung von mindestens 18 Monaten und natürlich viel Training vorausgesetzt. Meine Marathonvorbereitung umfasst zum Beispiel 4 Laufeinheiten pro Woche. Diese sind zwar unterschiedlich lang und intensiv, trotzdem komme ich jede Woche auf eine Strecke von ca. 60 Kilometern. Außerdem gehe ich noch 2-mal in der Woche für 1 Stunde Krafttraining ins Fitnessstudio. Und wenn das Wetter gut ist, drehe ich am Wochenende immer 1 Runde mit dem Fahrrad. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Frau Meinau, unsere Hörerinnen und Hörer fragen, wie sie ihre Wohnungen in den kalten Wintermonaten am besten lüften sollen. Was würden Sie als Energieberaterin empfehlen? Lüften ist immer wichtig und natürlich muss auch im Winter und selbst bei Minustemperaturen entsprechend gelüftet werden. Die verbrauchte feuchte Luft muss unabhängig von der Außentemperatur regelmäßig ausgetauscht werden. Die gängige Regel lautet, mehrmals täglich Stoßlüften. Das heißt, die Fenster kurz für ein paar Minuten ganz öffnen. Ideal ist es, wenn man gegenüberliegende Fenster öffnen kann, sodass es ordentlich zieht. Dadurch wird die Luft noch schneller ausgetauscht. Was wir dagegen nicht empfehlen, ist, die Fenster über einen längeren Zeitraum gekippt zu lassen. So wird viel weniger Luft ausgetauscht, die Räume kühlen aber unnötig aus, was wiederum höhere Heizkosten verursacht. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Anni, wir müssen los. Ja, ich bin schon fertig. Wir müssen aber noch kurz irgendwo anhalten, wo man Blumen kaufen kann. Deine Mutter liebt doch frische Blumen. Blumen? Am Samstagabend? Ah, da fällt mir gerade ein, dass wir die Blumen doch auch selbst pflücken könnten. Du willst doch wohl nicht, dass ich zu den Nachbarn in den Garten gehe, oder? Nein, nein, keine Sorge. Wir fahren einfach an einem der vielen Blumenfelder vorbei und schneiden sie selbst. Die Felder sind ja rund um die Uhr offen und du kannst dir den Strauß dann so zusammenstellen, wie du ihn gern hättest. Die Auswahl soll da ziemlich groß sein. Dahlien, Sonnenblumen, Sonnenhut, Tausendschön, alles zum selber schneiden. Was du alles weißt, Michael. Meinst du, dass da auch Kreditkarten akzeptiert werden? Ich habe nämlich gerade kein Bargeld da. Nö, das sicher nicht, aber ich habe noch genug Bares. Auf dem Feld soll es nur eine Büchse und eine Preisliste geben. Wir müssen dann schon selber zusammenrechnen, was wir alles gepflückt haben. Und werfen das Geld passend rein. Alles auf Vertrauensbasis. Prima, dann mal los. Ende Teil 1.